Der Tutorgmann fixierte Beuys mit demselben Blick wie bei der frühmorgendlichen Begegnung im Garten. Er wirkte nicht mehr wie der Muskelmann, der sich bei der Erwähnung von Mays Tod entspannt hatte. Er trug ein Hawaii-Hemd und abgeschnittene Shorts und war barfuß. Sein Haarschnitt war stoppelkurz wie der eines Soldaten und an einem Mundwinkel hatte er eine gezackte Narbe. Da war vor ziemlich langer Zeit etwas verdammt schiefgegangen. Das hatte Beuys im Dunkeln nicht gesehen. Vom Aussehen her war er Mays Typ, Neville Brand als Hafenarbeiter. »Wird langsam Zeit für die Heimfahrt, was?« Der Mann setzte dasselbe herzlose Grinsen auf. »Irgendwo im Süden war das nicht so.« Er hatte schon was getrunken am Morgen. Seine Augen waren wässrig und verlangsamt. »New Orleans«, Beuys versuchte es mit Fröhlichkeit. »Wir kennen die Kleine«, schaltete sich die Dünne mit der Sonnenbrille ein, schmutziges T-Shirt und ebenfalls abgeschnittene Shorts. »Stover«, sie war zu dünn. Sie hatte zu viel Sonne abgekriegt und nicht nur das, auf ihrem T-Shirt stand Praise. Durch ihre spitze Nase wirkte ihr Gesicht angespannt und misstrauisch, aber ihre braunen Augen funkelten. Zusammen kamen sie einem vor wie ein Paar, das man auf offener Straße streitend im French Quarter antreffen konnte. »Hätte genauso gut sein können wie mit dem toten Mädchen da unten in Costa Rica oder sonst wo«, sagte die Dünne. »Wir waren gerade auf einem Strandspaziergang, er und ich. Wir haben sie gar nicht gesehen. Aber die Monster!« May würde vor diesen beiden die Flucht ergreifen mit vorbereitetem Abgang. »Pardon, Kisch im Ofen, ich muss sausen!« Und später... Bei Drinks im Pavillon würde das alles noch mal genauer begutachtet werden. Unsere persönlichen Bauern, die große Gemeinde in Klein, würde sie sagen. Er würde es taktvoller handhaben, einfach stehen bleiben und abwarten. Aber um was zu sagen? Über den Fisch? Den hatte er gegessen. Köstlich! In Wahrheit war er schlecht geworden und Beuys hatte ihn weggeworfen. Er war noch nie ein guter Lügner gewesen. Lügen war erst anstrengend, dann brachte es einem Ärger ein. Der alte Hund wedelte mit dem Schwanz, als hätte jemand zu ihm gesprochen. »Und kaufen Sie das Burney-Haus jetzt?« Der Tutok-Mann taumelte ein wenig, seine Zehen krallten sich in der Erde fest. Unterm Arm hielt er ein paar übel ramponierte Nikes. Keinerlei Disziplin im Blick. Beuys wusste immer noch nicht, wie er hieß. Wahrscheinlich Sean. Die hießen alle Sean. »Nein«, sagte Peter Beuys, »war nur eine verrückte Idee.« »Und schon kommt der Winter. Hallo!« Der Mann schaute zugleich anzüglich und verächtlich. »Hab früher mal in dem Haus gewohnt«, sagte die Frau. Sie ließ den Mund leicht offen stehen, so drückte sie Überraschung aus und viele andere Gefühle. Da warteten noch weitere Worte, denen aber der Antrieb fehlte. »Haben Sie den Lippfisch gegessen?« fragte der Mann. Sein Mund stand genauso offen wie bei der Dünnen. Diese furchtbare Narbe. »Ja«, log Beuys, »war lecker.« »Garantiert nicht, wetten, ich hab's ihr gleich gesagt.« Seine feuchten Augen gingen hoch, dann wieder runter. Er erkannte eine Lüge, da fühlte er sich überlegen. »Wir zwei waren mal verheiratet«, die Frau hatte entschieden, was sie sagen wollte. »Und jetzt daten wir uns wieder«, sagte der Tutok-Mann mit grausamer Miene. »Wenn das Feuerwerk erst vorbei ist, geht das Leben los, was?«, sagte die Frau. »Der weiß das. Seine Frau ist gestorben.« Man hörte den Alkohol in der Stimme des Mannes. Sie sah Peter Beuys perplex an. »Mein Mann ist auch gestorben«, sagte sie. »Der andere. Mein Beileid.« »Danke«, sagte Beuys. »Mir tut es auch leid.« Ein Telefon klingelte mit einem altmodischen Klingelton. Der Hund humpelte auf einen grünen Pinto zu, der am Strandpfad parkte. Der Tutok-Mann und die Frau tauschten einen Blick. »Na, wer das ist, wissen wir ja wohl«, sagte sie. »Ich auf jeden Fall«, der Mann grinste aufdringlich. Das Telefon klingelte immer lauter, bis sich die Frau schließlich in Bewegung setzte. Ihr Gang war wackelig in den Knien von einem strapaziösen Leben. Der Mann stand mit seinen ledierten Schuhen auf der Straße und sah nicht hin. »Hoffe, wir sehen uns noch«, sagte Beuys. »Danke für meinen Fisch.« »Oh ja, Sie werden mich wiedersehen«, sagte der Betrunkene. »Viel Glück, Prediger!« Jetzt hat er ihn mit dem alten Parker verwechselt. May hätte vor Vergnügen losgejohlt. Später am Nachmittag, als er auf den Eingangsstufen saß und an seinen Vater dachte, beschloss er, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Aufbruch war, an Mays Jahrestag. Er erwartete niemanden mehr. 20 Stunden Fahrt, dann konnte er in seinem eigenen Bett aufwachen. Was immer er hier veranstaltete, eine Festung errichten und verteidigen, es lag ihm eigentlich nicht, ebenso wenig wie es seinem Vater, dem verrückten Angler, gelegen hätte. Es war ja nicht so, als wäre er ein junger Mann oder wollte unbedingt etwas anderes werden. Kleine, abgestufte Anpassungen, das brauchte er. Dafür waren Anwälte auf der Welt, um für die bestmöglichen Konsequenzen aus den kleinen Anpassungen des Lebens zu sorgen. Nicht, dass May eine Kleinigkeit gewesen wäre, ob bei ihm oder dahingegangen. Sie war jetzt sein großes Thema. Aber die Gründe für ihre schreckliche Tat wollte sie letzten Endes für sich behalten. Und er konnte auch nichts daran ändern. Hier jedenfalls gab es nichts mehr zu erfahren oder sich auszumalen oder neu zu erfinden. Liebe war jetzt nur noch wahrnehmen und annehmen. Im ersten Winter war er nach New York gefahren. Ein Klient hatte einen Aufenthalt in einem schicken Club für ihn arrangiert, wo Diplomaten Mitglied waren, wo es eine große Bibliothek mit Goldschnittbüchern gab und einen geheizten Pool. Da schwammen die Männer nackt. Er war in der City ein paar Mal ins Kino gegangen und hatte ein wenig denkwürdiges Theaterstück auf einer Rundbühne gesehen. Der Club sponserte Mitgliederreisen nach Indien, Wandertouren in den Pyrenäen, St. Petersburg im Frühling. Berühmte emeritierte Professoren fuhren mit und hielten Vorträge. Auf solchen Reisen machte man Bekanntschaften. Frauen passend in Alter und Temperament, die nicht nur aus Sehnsüchten bestanden. Er überlegte, dem Club beizutreten, um das auszuprobieren, wobei er nicht glaubte, dass eine Frau das fehlende Element in seinem Leben war. Er wusste im Vorhinein, dass er sich bedrängt und bevormundet vorkommen und sich bald schon wortlos verdrücken würde. Nach 3 Tagen war er heimgefahren und hatte keinen weiteren Gedanken mehr daran verschwendet, dem Club beizutreten. Dann, letzten Herbst in New Orleans, hat er eine Frau namens Sarah Gaines kennengelernt, die Cousine der Frau eines Partners. Sie hatten 2 Mal bei Clancy's zu Abend gegessen, inklusive leichtem Schwips. Sie arbeitete beim Radio und hatte eine vollendete Stimme. Außerdem wusste sie eine Menge über die Geschichte der Einrichtungsgegenstände und plante ein Buch über skandinavischen Nippes. Sie war nicht so sehr hübsch, als vielmehr majestätisch. Sie war 50, aber irgendwie zu ausladend, auf eine Art und Weise, über die er in ihrer Gegenwart nicht aufhören konnte, nachzudenken. Er fühlte sich klein neben ihr. Ein Grübchen in ihrem kissenweichen Kinn tauchte beim Sprechen ständig auf und verschwand wieder. Sie hatte nie geheiratet, sagte sie. Die Reihenfolge der Dinge hatte nie gestimmt. Dazu die sture Unwilligkeit, aus ihrer Geburtsstadt im östlichen Ohio wegzuziehen, die hingebungsvolle Pflege ihrer Mutter während einer langen Phase der Demenz, die schließlich zum Tode führte, die unerwartete Rückkehr ihres Vaters nach 20 Jahren Abwesenheit und dann sein Niedergang. Sie respektierte die Ehe, hatte sie sich gewünscht, war eine nicht praktizierende Katholikin, die Kinder mochte. Sie liebte New Orleans, versicherte sie ihm. Sie hatte viel zu erzählen. Aber soweit er sehen konnte, interessierte sie sich gar nicht für ihn. Sie stellte keine Fragen, erwähnte weder seine Arbeit noch May, noch Polly, noch Phoebe. Stattdessen redete sie von Ohio, von Athens, wo sie studiert hatte, vom Stress ihrer Arbeit beim Radio, wo es so sympathisch und lässig zuzugehen schien, in Wirklichkeit aber jeder gegen jeden kämpfte. Die Zusammenarbeit mit Frauen, sagte sie, sei am schlimmsten, denen könne man nicht trauen. Nach ihrem dritten Abendessen im Café Degas lud sie Boyce ein, nach Hause mitzukommen. Er dachte darüber nach und wusste genau, dass es schon beleidigend war, überhaupt darüber nachdenken zu müssen. Aber er sagte nein. Vielleicht, wenn er sie besser kannte. Was ganz vernünftig zu sein schien. Aber im Auto war sie in Tränen ausgebrochen. Weil er Nein gesagt hatte, überlegte er, oder weil er erwähnt hatte, sie besser kennenzulernen, was ganz offensichtlich niemals passieren würde, schon gar nicht jetzt, wo sie aus unklaren Gründen anfing zu weinen. Plötzlich wurde ihm schwindelig, so als wäre Sarah Gaines gerade im Begriff, verrückt zu werden, oder wäre es schon immer gewesen. Und als erlebte sie die gerade ablaufende Szene schon ihr ganzes Leben lang immer wieder. Er saß in seinem eigenen Auto und kriegte kaum noch Luft. Als er sie zur Haustür des Gebäudes an der Magazine Street brachte, wo ihre kleine Eigentumswohnung lag, umarmte er sie unbeholfen. Dann schüttelte er ihr die Hand, sagte auf Wiedersehen und fuhr das kurze Stück bis zur 6. Straße, mit einem erschöpften und auch zerknirschten Gefühl, als hätte er sich gemein und lieblos und unfair verhalten. Als er sie am nächsten Tag anrief, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen, blieb sie zunächst wortkarg und sprach sehr leise mit ihrer Radiostimme. Sie sagte, sie wäre wohl von falschen Voraussetzungen ausgegangen, ein allzu typischer Fehler, und hätte von sich auf ihn geschlossen, was ihr leid tue. Er dachte an ihr Grübchen. Und falls er sie noch mal anriefe, meinte sie, könnten sie vielleicht einen Neustart versuchen, dann würde sie ihn einladen. May, dachte er, hätte Sarah Gaines gemocht, ihre Unabhängigkeit bewundert und gefunden, sie solle weniger jammern. Ihm hätte sie mehr Toleranz angeraten und vorgehalten, dass er so öde und brüde war, wo Sarah doch nur offen sein wollte. Er fühlte sich jedenfalls nicht zerknirscht oder langmütig genug, um sich noch einmal auf Sarah Gaines einzulassen oder auf irgendeine andere Sarah. Er sah sie nicht wieder. Eine Frau, das wusste er schon, würde sein Leben stören und durcheinander bringen, würde nicht passen, wobei er gar nicht genau wusste, warum oder was denn passen würde. Ihm wurde einfach klar, dass es, egal was die Leute denken mochten, nicht dasselbe war, verwitwet oder Single zu sein. Später an dem Nachmittag, als er dachte, er würde abreisen, beschloss er abrupt, doch nicht zu fahren. Dass das resignativ wäre. Dass die kleinen Anpassungen doch in Reichweite lagen. Als er allein im Garten neben dem leeren Fahnenmast stand und sein Auto mit dem in den Lack gekratzten Hau ab betrachtete, beschloss er vielmehr, eine Schüssel aus der Küche zu holen, den Pfad zu der Brombeerstelle runterzugehen, sie voll zu sammeln und einen Pie zu backen, sowas in der Richtung. Das passte überhaupt nicht zu ihm. Er war sich nicht mal sicher, ob er das konnte. May hatte in dem Roten Haus oft Brombeerpie gebacken und sie hatten sich die Zunge daran verbrannt und dann darüber gelacht. Als er die Stelle erreichte, sah er, dass da schon jemand gewesen war. Das Gebüsch war zertreten, aber es waren noch genug da. Das war typisch Maine, diese Aura von Ereignissen, die man gerade eben nicht mehr sehen konnte. Heimlich, aber eigentlich nicht geheim. Wie am Vormittag die Frau am Strand. Dinge, von denen man einfach nichts wusste. Fast liebenswert war das. Würde sich aber nicht halten, wenn man länger hier wäre. Dann würde alles preisgegeben, wie die Trittspuren im Brombeergestrüpp. Das einzige echte Geheimnis war die Ehe gewesen. Was hatte er im Winter noch mal gelesen? Sie hielt das Gespräch in Gang. und jetzt war das Gespräch vorbei. Von dem Pfad aus konnte er vor lauter dichtem Bewuchs den Strand nicht erkennen, aber er hörte Menschen, wahrscheinlich Kajakfahrer, die über die spiegelglatte Wasseroberfläche der Bucht glitten, deren Stimmen aufwärts schwebten, Paddel, die ans Stolbord stießen. Die Leute, wahrscheinlich waren sie zu zweit, führten ein vertrauliches Gespräch mitten auf dem Wasser, im Glauben, niemand könnte sie hören. »Ja«, sagte die Frau, »aber du siehst das nur von einer Warte aus.« »Das tue ich oft«, sagte der andere, der Mann. Dann Gelächter. Der Unterhalt der Dinge, eine ungenaue Wissenschaft. Man konnte es nur versuchen. Man backte einen Pie, man tat es doch nicht. Man fuhr nicht zu früh ab. Jetzt hatte er genug gesammelt, dachte er, und machte sich auf den Rückweg. Als er das Haus erreichte, stand Fenderson im Garten, Hände in den Taschen seines farbverspritzten Overalls, und sah den Krähen nach, die zu dem Bauholz auf der anderen Straßenseite zurückflogen. Hoch oben verwehte der Kondensstreifen eines Flugzeugs im Landeanflug auf Boston. Krähen waren die Businessmänner der Vogelwelt, hatte May gesagt. Sie gingen zur Arbeit, dann kamen sie nach Hause und meckerten den ganzen Abend herum. »Ich wusste, dass Sie hier irgendwo sein mussten, Herr Anwalt. Steht ja Ihr Auto im Garten.« Fenderson äffte gern die Leute aus der Gegend nach. Er selbst stammte aus New Jersey. »Herr Anwalt, das verhieß allerdings irgendetwas. Er hatte was vor. Paar von meinen Bären klauen, wie?« »Steht im Mietvertrag«, sagte Boyce, die Metallschüssel in der Hand. »Die Früchte der Erde, was sagst du dazu?« Fenderson ging auf die Haustür zu, wo er vor Tagen die Plastikgeranien unter das große Fenster gestellt hatte. Sein Truck stand im Leerlauf auf der Straße, gleich bei dem Zu-Verkaufen-Schild. Der winzige Pudel glotzte heraus. Boyce bemerkte einen Aufkleber. »Ein Betrunkener am Steuer hat meine Tochter totgefahren.« Das passte gar nicht zu Fenderson. Wahrscheinlich hatte der Sticker schon am Truck geklebt, als er ihn kaufte. Fenderson schien ins Haus gehen zu wollen, blieb dann aber stehen und drehte sich um. »Ob's Ihnen wohl was ausmacht, wenn ich Ihr Haus zeige?« Er ließ den Blick über den Garten und den alten Betondeckel der Zisterne schweifen, damit er Peter Boyce nicht in die Augen sehen musste. Er wusste genau, dass das nicht im Vertrag stand. »Heute kamen Leute ins Büro, die ein Stück weiter oben wohnen. Das sind Schwarze. Die Mieter von ihrem früheren Haus haben wohl das Schild gesehen. Denen brennt das Geld Löcher in die Taschen. Kann schlecht Nein sagen. Wenn ich denen das Haus nicht zeige, werden sie rumzicken. Sie sind der Anwalt.« An wann hatten Sie gedacht? Ihm lag an der freien, ungehinderten Nutzung des kleinen Hauses, ohne Bedingungen. Fenderson erwartete bestimmt, dass er ablehnte. Dann konnte er ihm die Schuld zuschieben, wo er doch aus New Orleans war, einer aus dem Süden, alles wie früher. Fenderson musterte die Krähen, die in dem Zedernwäldchen gegenüber ihre Nachtplätze einnahmen, flatterig, fickrig. »Die wollen wohl am liebsten alles gleich gestern erledigt haben. Jetzt soll's der Sonnenuntergang sein, als würd's nicht morgen auch untergehen.« Fenderson spähte zu seinen farbbespritzten Leinenschuhen hinunter und wartete. Er hatte in Vietnam Kampfeinsätze geflogen und Tapferkeitsmedaillen erhalten, aber er war ein alter Feger, den juckte nichts. Boyce sah auf seine Schale voller Beeren hinunter. »Wer weiß, vielleicht wollen Sie ja ein bisschen Brombeerpie.« Es war in Ordnung, nachzugeben. Jetzt würde er sie doch kennenlernen, die McDowells. Jedenfalls in gewisser Weise. »Wer weiß«, Fenderson setzte sein breites Lächeln auf und zeigte seine großen, groben Zähne. Er mochte Fenderson nicht. Irgendwas an ihm war kalt und finster. Aber es war egal. »Ich frag sie jedenfalls«, sagte er, gab ein Puh von sich und ging zu seinem Truck zurück, glücklich über seinen Sieg und wie leicht er ihn errungen hatte. Bis 5 Uhr hatte er einen Pie bewerkstelligt. Die Gitterkruste, mit einer Wodkaflasche ausgerollt, war nicht süß genug, also hatte er Zucker drüber gestreut. Da er zu viele Brombeeren hatte, musste er die größere, angebrannte Pyrex-Form aus dem Keller hochholen. Natürlich fehlte ihm Mondamin, deshalb würde der Pai durchweichen, was sich aber verschmerzen ließ, wenn er süß genug war, und das würde er sein. Er würde ihn auf dem Herd stehen lassen. Ein Pai würde das Haus als heimelig und offenkundig bewohnt ausweisen. Wenn es bis zum Labor Day, also in 10 Tagen, nicht verkauft sein sollte, konnte er sich immer noch anders überlegen und ein Dumpingangebot machen. Festere Pläne hatte er nicht. Er hatte allerdings immer noch nicht nach dem Preis gefragt. Aber was sollte er jetzt tun, während das Haus besichtigt wurde? May und er waren nie in den Dorfkneipen gewesen. Ihr fehlte, wie sie sagte, die notwendige Verzweiflung für einen amerikanischen Pub. Sie trank lieber ihr Glas Puy im Pavillon, beobachtete die Schwalben im Abendlicht und hörte die Glocken von der anderen Seite der Bucht Kirchenlieder läuten. Softly and tenderly. Manchmal sang sie. Die Leute hier nannten das kleine Dorf an der Bucht nach den alten Karten Geilsburg. Auf neueren Karten stand es als Amity, was ein Witz war, Freundschaft. Die Hummerfischer jagten, die Kajakfahrer schlitzten sich gegenseitig die Netze auf, schmuggelten Gras rein und zeigten den Stinkefinger, wenn sie einem den letzten Parkplatz vorm Eisenwarenladen wegschnappten. Kein Strom, kein fließend Wasser, scheiß in ein Loch und fick deine Schwester. So mögen die das, hatte May gesagt. So ziemlich dasselbe wie in einem Dorf in Nordirland, wobei ich das Vergnügen nie hatte. Er fuhr über die Shore Road ins Dorf, an der geschwungenen Bucht entlang, während der Sonnenuntergang alles vergoldete. Den bewunderten die McDowells jetzt. Zuerst das Tor zum Mädchencamp, dann die Müllkippe, das Dollar General Kaufhaus, die Ladenzeile mit den pleitebedrohten Einzel- und Großhandelsfarmen, Autoschrottplätze, Mokassin-Outlets, dazu das gleichförmige Siedlungsschema von Maine, aufgebockte Bootswracks, Haufen aus Fallen und Bojen, Holzspaltmaschinen und Nissenhütten aus Zeltplane und wirklich jeder mit einem aufgebockten Truck, einer zerbrochenen Pflugschar, einem Geländemotorrad und einem Hund. Wenn das Meer außer Sicht war, entsprach Maine Michigan, nur ohne Humor. Und nach dem Kolumbustag nahmen es die Mainer wieder komplett in Besitz. In den Läden ging das Licht aus, Restaurants wurden verrammelt und verriegelt, die Ortsansässigen ignorierten einen, wenn man in den Graben fuhr, und Ferienhäuser, die nicht einbruchsicher waren, wurden zu Meth Labs umfunktioniert oder abgefackelt oder beides. Der Sheriff nahm sich frei. Hier, das wurde Boyce klar, konnte er nicht überleben. Die winzige Main Street führte direkt hinab zum öffentlichen Anleger und dem Trockendock, wo die Yachten der Sportsfreunde überwinterten. Die Altstadtkneipen waren für die Mannschaften aus dem Yachthafen, Zimmerleute und Schlägereien, wenn sich die Frau von irgendwem mit dem falschen Anstreicher zusammentat oder mit der Frau des falschen Anstreichers. Man kostete seinen Groll aus, jeder war bewaffnet. Das wurde alles in dem kleinen vierseitigen Blättchen Amity Argnaut festgehalten, das May zum Feueranmachen benutzte. Er fuhr nie rein, außer zur Post. Die Startrampe war allerdings eine neue Eröffnung. Unter einem neuen roten Neonhummer hing ein neues rotes Bar-Schild, saubere Fenster, anheimelndes Licht drinnen, nur ein Drink, beschloss Boyce, dann zum Haus zurück. Ein handbeschriftetes Schild an der Tür zur Startrampe verkündete, »Kanadisches Geld ist immer willkommen, Kanadier fast nie.« Drinnen frische Kiefernholzverschalung, eine lange lackierte Bar, dahinter ein Spiegel mit Weihnachtsbeleuchtung. Ein kleiner, leerer Essbereich mit netzüberzogenen Kugeln und Kerzen und Silberbesteck tat sich im Hintergrund auf. Es roch nach Sägespänen und irgendwo wurde gekocht. Offenbar hatte hier jemand eine Zukunft vor Augen. Hatte der Laden überhaupt geöffnet? Einen Moment später trat ein schlaksiger Teenager mit hängenden Schultern durch die Schwingtür zur Küche. in sein Handy sprechend und bedeutete Boyce, sich an die Bar zu setzen. Dann verschwand er wieder. Von weiter hinten waren Männerstimmen zu hören, übertönten eine Geschirrspülmaschine. Wusste jemand, wie es am Nachmittag mit dem Mädchen weitergegangen war? Sie hatte auf ihrer Tage ganz fröhlich gewirkt.